ist mehr Abwechslung. start the game. Forget about the past. You're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. Good luck in making it. You're tasting the pain of losing someone who can change. Don't even look back at these wasted moments. You're to anybody used to be. It's not to blame, you should be treated. You watch it fall as you can see. You start the game. You're tasting the pain of losing someone who can change. Don't even look back. Yeah, to anybody used to be. It's not to blame, you should be treated. You watch it fall as you can see. Real.

Radio Kiepenkerl sofort informiert, wenn was passiert. Ich bin Andrea Brandt aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Autofahrer. Die Kreisstraße zwischen Südkirchen und Werne ist zurzeit gesperrt. In der Bauerschaft Overhage hat es einen schweren Unfall gegeben. Zwei Autos sind nach ersten Erkenntnissen frontal zusammengeprallt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei weiß noch nicht, wie lange die Straße gesperrt bleibt. Papa, unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen bei euch Rat suchen. Rat gesucht, Rat gefunden. Zweirad Hanning hat für jeden das passende Rad. Riesenauswahl, Top-Beratung und Spitzenservice inklusive. Zweirad Hanning, guter Rat und gute Räder. Nottuln in der Martin-Luther-Straße. Zweirad-Hanning.de. Männermode hat jetzt ein Zuhause. Denim Factory in Südlohn. Die Denim Factory hat alles, was Frauen an echten Männern gefällt. Ein knallhartes Angebot und ein grenzenloses Sortiment. Nur abholen musst du es schon selbst. Denim Factory bei Hollard in Südlohn. Der Weg lohnt sich. Küchen Wilhelmsen aktuell. Bei uns wird die Küche bei schnell unterzeichnetem Kaufvertrag nicht günstiger. Warum? Weil wir und unsere Preise seriös sind. Küchen Wilhelmsen. Seit über 25 Jahren. Nottuln, Appelhülsener Straße. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1-2-3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. I'm trying to pretend it isn't true. But even when I run, it's like I can't get over you, over you. Over you, over you. And every time I try to tell you why, I turn my face and tears run down my eyes. It's over now, over now. It's over now, over now. So give me all the magic. Give me all the magic that we make. It's like a giant in my heart, babe. This love is greater than a heartbreak. So give me back the moments. Just give me back the moments that we made. It's like a giant in my heart, babe. Hey! Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.